Das Gleichnis derjenigen, die sich anstatt Allahs Schutzherren nehmen, ist das der Spinne, die sich ein Haus genommen hat. Das schwächste Haus ist fürwahr das Haus der Spinne, wenn sie es nur wüssten.